Der Zigeunermusik. Über ungarische Zigeunermusik berichtet man bereits im Jahr 1489. Es sollten mehrere Zigeunermusiker am Hochzeit von König Matyás Hunyadi, auch bekannt als Matyás Corvinus, gespielt haben. Viele Adelige der Zeit hatten am eigenen Hof eine Zigeunerband. Bei Schlachten waren Zigeunermusiker Mutmacher. Zigeunern gibt es in vielen Ländern, doch der ungarische Musik wurde außergewöhnlich von Zigeunermusik geprägt. So sehr, dass man es kaum, bei manchen Stücken gar nicht unterscheiden kann. Das Buch, was Ferenc Liszt im Jahre 1859 schrieb, machte große Wirbel in der ungarischen Musikbranche. Da Liszt meinte, dass der ungarische Volk gar keine eigene Musik hätte, denn es wäre eigentlich Zigeunermusik. Neben Liszt waren auch andere Musiker wie Beethoven von der Musik und Talent der Zigeunern fasziniert. Da die oft Noten nicht einmal lesen konnten, doch nach Gehör haben alles spielen können, außerdem konnten die gut improvisieren. Zigeunerkapellen spielten oft auch in Cafés oder Wirtshäuser in Ungarn. So entstand der ungarische Nationaltanz, der Csagás. Ihren leidenschaftlichen Melodien und virtuose Darbietungen erlangen sie meist durch Geige, Bratsche, Kontrabass oder Zimbal. Roma-Musiker sind Berufsmusiker, die Wiener Walzer genauso spielen konnten wie Csagás. Doch die Musik, die für ihren eigenen Leute auf ihre eigenen Festen spielten, hat mit dieser Zigeunermusik nicht viel zu tun. Der wirklich traditionelle Musik der Zigeuner kommt mit ganz wenigen Instrumenten aus. A cappella Gesang und Perkussion, meist durch zwei Löffel und ein Mörchkanne. Hier ist eine traditionelle Zigeunermusik aus den 90ern.